Vom 6. bis 8. Juli berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionären Tätigkeiten vom Genossen Kim Jong-un. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Zeitung Liaoningribao und die Zeitungen Dagongbao, Wenhuibao und der Satellitenfernsehsender Phoenix von Hongkong, China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die US-amerikanische Nachrichtenwebsite NK News und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitees und des nationalen Juche-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Genosse Kim Jong-un den Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang besichtigt hatte. Auf der Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über Vorortanleitungen erschien die Nachricht, dass er die neu errichtete Mittelschule für Waisen Pyongyang besucht hatte. In der senegalesischen Zeitung Le Populaire erschien die Nachricht über die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. Mit dieser Nachricht berichteten die nepalesische Zeitung ARPAN und die Internet-Homepages des Vereins der Journalisten Nepals und des Vereins der Journalisten Nepals für das Studium der Juche-Ideologie und der Songun-Politik darüber, dass er den Sondergesandten des ersten Sekretärs des ZK der KP Kubas und seine Begleitung empfangen hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.